بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir waren stehen geblieben das letzte Mal bei den Mitteln oder Ursachen zur Tilgung der Sünde im Grab. Um das noch einmal zusammenzufassen, Ibn Qayyim rahimahullah erwähnte in dieser Stufe der Wachsamkeit al-Yaqadhah, dass der Mensch, wenn er wachsam wird, wenn er aufwacht aus dem Schlummer, aus dem Schlaf der Achtlosigkeit, dass er versucht, das, was er verpasst hat in seinem Leben, nachzuholen und die Sünden, die er begangen hat, gelöscht zu bekommen. Und das geschieht in drei Städten. Was waren diese drei? Also einmal Darud-Dunya. Einmal im Grab. Genau. Einmal im Jenseits. Also Dar ist Haus. Genau. Und im Grab heißt wie? Ja. Al-Barzakh, Darul-Barzakh. Und das letzte war, hat er wie genannt? Darul Qarar. Darul Qarar. Qarar also der Beständigkeit beziehungsweise eben der Ort, wo man eben bleibt. Und dann eben entweder in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren, oder im Paradies, möge Allah uns den Eintritt dort gewähren. Darul Dunya, was sagten wir, oder was sagte Ibn Qayyim rahimahullah, waren die Punkte, die zur Tilgung der Sünden führen. Ja? Die Reue. Bitte um Vergebung, ist doch wahr. Einmal dann Schicksalsschläge. Schicksalsschläge. Und? Und die guten Taten. Jazakallahu khair. Also das waren die vier Punkte. Die Taube, die Reue, Al-Istighfar, das Bitten um Vergebung. Dann waren die Hasanat, die guten Taten. Und Al-Ibtila, die Schicksalsschläge. Und im Barzakh, sollte das nicht ausreichen, wird man im Barzakh gereinigt. Und wir sagten, das nennt man Tamhis. Und durch was wird man im Barzakh gereinigt? Ja? Durch die Prüfung im Grab, also durch die Fragen und was einem passiert im Grab. Was noch? Ja? Durch das Einengen des Grabes. Das gehört dazu, das zu durch die Prüfung und das Einengen im Grab. Das sind alles Fitnatul Qabr, also die Prüfung im Grab. Dazu gehört das alles, ja? Genau, dass das Grab eben eine Höhle oder eine Kluft oder ein Loch des Feuers ist, des Höllenfeuers, oder dass es eben ein Garten des Paradieses ist. Er hat aber noch zwei andere Sachen genannt, denn das alles können wir unter der Prüfung und der Qual bzw. Strafe im Grab erwähnen. Was gab es noch? Das Gebet der Lebendigen für den Verstorbenen und das Bestattungsgebet, das Verstorbenengebet, Salatul Janaza. Denn Allah Azza wa Jal, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns sagte, gibt das Recht der Fürsprache für diejenigen, die Salatul Janaza verrichtet haben für diesen Menschen, wenn es mindestens 40 waren. Dann gab es noch einen dritten Punkt, den wir noch nicht erwähnt bzw. näher uns angeschaut haben. Und das war, was dem Verstorbenen an guten Taten geschenkt wird von den Lebenden. Und da sind sich die Gelehrten über bestimmte Taten, die man schenkt, einig. Und über andere Taten sind sie sich nicht einig. Und die Taten, wo sie sich einig sind, dass diese Taten auch ankommen, die Belohnung dieser Taten auch zum Verstorbenen ankommen, oder beim Verstorbenen ankommen, sind zuerst einmal das Bittgebet. Also wenn man Dua macht für den Verstorbenen, Allah bitte sei mit ihm gnädig, vergib ihm, oh Allah, lass dies sein Grab ein Garten des Paradieses sein und so weiter und so fort. Das nützt dem Verstorbenen. Das zweite, wo sie sich einig sind, war das Fasten. Das heißt, jemand, der verstorben ist, der bekommt die Belohnung, wenn ein Lebendiger für diesen Verstorbenen fastet. Zum Beispiel, der Verstorbene hat noch Tage offen, die er nicht gefastet hat. Da kann ein Lebender diese Tage für ihn nachfasten. Und dann bekommt er, der Verstorbene, die Belohnung dafür. Der dritte Punkt ist die Umrah, also die kleine Pilgerfahrt. Die Umrah ist die Pilgerfahrt, wo man nur diese Umrundungen macht und dieses Schreiten zwischen Safa und Marwa, dieses Gehen oder Wandern zwischen Safa und Marwa und das Schneiden oder Kürzen der Haare. Das ist also die kleine Pilgerfahrt, die Umrah. Die kann man auch machen, um dann die Belohnung einem Verstorbenen zu schenken. Und der nächste Punkt war die große Pilgerfahrt, Al-Hajj. Ja, die große Pilgerfahrt kann man auch für Verstorbene verrichten. Natürlich vorausgesetzt, man hat selbst schon die große Pilgerfahrt verrichtet. Man hat selbst schon Al-Hajj verrichtet. Und danach kann man für Verstorbene Al-Hajj verrichten. Und der fünfte Punkt war die Spende. Wenn man spendet, dann kann man die Belohnung dieser Spende diesem Verstorbenen schenken. Dies sind die fünf Punkte, in denen sich die Gelehrten einig sind, wo die Belege vorhanden sind aus Koran und Sunnah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies bestätigt hat, dass man pilgern darf für die Verstorbenen oder Umrah machen darf für die Verstorbenen oder fasten darf für die Verstorbenen oder spenden darf für die Verstorbenen oder Dua machen darf für die Verstorbenen. Uneinig sind sich die Gelehrten in allen anderen Taten. Und die hanafitische Rechtsschule geht davon aus, dass alles an guten Taten spendabel ist. Man kann alles spenden an guten Taten. Die hanbalitische Rechtsschule sagt, nein, nicht alles geht, aber fügt zu diesen fünf Punkten noch das Rezitieren des Koran hinzu. Also es wird überliefert, dass Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dies als erlaubt angesehen hat, dass man Koran liest und man beabsichtigt, die Belohnung dieser Rezitation einem Verstorbenen zu schenken. Das sind nun die Ansichten. Aber wenn wir zurückkommen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und hier gibt es etwas sehr Wichtiges, wo wir uns erziehen müssen hinzu. Und zwar, wenn es unterschiedliche Ansichten gibt unter den Gelehrten, unter den Rechtsschulen, dann muss man versuchen, Wissen sich anzueignen, um der Wahrheit näher zu kommen. Um zu erkennen, was ist denn nun die richtige Ansicht. Wenn wir uns zum Beispiel diesen Aspekt des Koranlesens nun näher anschauen, so werden wir sehen, dass Ar-Rasul alayhi salatu wassalam zu einer Zeit gelebt hat, wo Menschen auch gestorben sind. Khadija radiallahu anha ist gestorben. Seine Kinder sind gestorben, also einige davon sind gestorben. Viele Gefährte sind gestorben, radiallahu anhum. Das heißt, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat erlebt, dass Menschen sterben. Und da müssen wir uns die Frage stellen, hat Ar-Rasul alayhi salatu wassalam Koran gelesen für diese Verstorbenen? Hat er die Rezitation, die Belohnung für dieses Koranlesen diesen Verstorbenen geschenkt? Die Antwort lautet, nein, er hat es nicht getan. Und wenn er es nun nicht getan hat, dann können wir davon ausgehen, wenn es so gut wäre, dass man das Koranlesen für einen Verstorbenen macht, dass er es getan hätte, alayhi salatu wassalam. Denn Rasul sallallahu alayhi wasallam wird bestimmt nicht zu faul sein, etwas zu tun, was gut ist. Ganz im Gegenteil. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin derjenige unter euch, der Allah am meisten fürchtet, der am meisten gottesfürchtig ist und der am meisten Furcht hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn es einen Gottesdienst gibt, irgendeine Ibadah gibt, die Allahs Liebe herbeiführt, dann wäre der Erste, der dies umsetzt, Rasul alayhi salatu wassalam. Wenn wir aber nie und nimmer, also es gibt nicht ein einziges Mal diesen Fall, wenn wir nie und nimmer sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Koran gelesen hat für verstorbene Menschen, weder für Khadija, noch für Hamza radiallahu an, noch für Ibrahim, seinem Sohn, noch für irgendeinen anderen Menschen, einen anderen Muslim, den er ja gesehen hat, wie er stirbt und wie er beerdigt wird und so weiter, dann können wir davon ausgehen, dass das keine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ist. Natürlich kann man kommen und sagen, das ist mir egal, wie man jetzt argumentiert. Es reicht mir, dass es einen Gelehrten gibt, der gesagt hat, es ist erlaubt. Da sagen wir, es ist schön und gut, dass du auf diese Gelehrten achtest und dass du ihnen vertraust, aber Ziel eines Muslims sollte sein, so gut wie möglich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Das sollte Ziel eines Muslims sein. Und deswegen sagen wir, die richtige Ansicht, wie die meisten Gelehrten sagen, ist, dass man nur diese 5 Punkte macht, eben noch einmal Dua, Spenden, Fasten, Umrah und Hajj. Das wurde belegt durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, entweder dass er es selbst getan hat oder gesagt hat oder bestätigt hat, alaihi salatu wassalam. Auf jeden Fall, abgesehen von dieser Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, die Taten, die ein Mensch, ein lebender Mensch vollbringt, die werden einem Verstorbenen gut geschrieben, wenn dieser Lebendige dieses eben beabsichtigt, dass er ihm dies schenken möchte. Er bekommt natürlich die Belohnung, dass er das spendet. Er bekommt die Belohnung, der Lebendige bekommt die Belohnung dafür, dass er gespendet hat. Und hier muss man etwas Wichtiges erkennen. Rasul alayhi salatu wassalam sagte, wenn der Mensch stirbt, unterbrechen die Taten außer 3. Wenn der Mensch stirbt, also إذا مات ابن آدم انقطع عمله, außer 3 Sachen. علم ينتفع به, also Wissen, wovon man profitiert. أو ولد صالح يدعو له, oder ein guter Junge. ولد ist sowohl männlich als auch weiblich, also alles ein Kind, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ein gutes Kind, das für diesen Verstorbenen Dua macht, oder Sadaqatun Jariya, oder eine nachhaltige Spende. Und hier sehen wir, dass der Mensch, wenn er etwas tut in seinem Leben, das nachhaltig ist, das noch nach seinem Tod für ihn Auswirkungen hat, dass er davon profitieren wird. Und deswegen sollte jeder von uns denken, was ist das, was ich getan habe bis jetzt, was mir noch nach meinem Tod helfen wird? Weil ich kann heute sterben, ich kann morgen sterben, ich kann übermorgen sterben, jeder von uns kann in irgendeinem Moment sterben. Keiner von uns weiß, wie alt er wird. Es ist nicht sicher, dass wir 50, 60, 70, 80, 90 Jahre alt werden, auch wenn heutzutage sehr oft gesagt wird, ja, das Alter der Menschen hier in diesen Breiten ist eher so, also die Lebenserwartung ist eher so 80. Das mag ja sein, dass der Durchschnitt 80 Jahre alt wird. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich 80 Jahre alt werde. Es gibt genug Menschen, die sterben schon mit 20, mit 15, mit 25, mit 45. Das heißt, du kannst in jedem Augenblick sterben. Was habe ich getan, sodass der Hasanat-Zähler noch nach meinem Tod weitergeht? Und da muss man nicht Professor für Scharia sein, um Sachen zu tun, die nach dem Tod noch weitergehen. Nein, wenn du zum Beispiel Leute siehst, die neu im Islam sind oder neu zurückgekehrt sind zum Islam, die wollen zum Beispiel beten lernen, die wollen Wudu lernen. Viele Menschen kommen sehr oft in Moscheen rein oder begegnen Muslimen auf der Straße und bei einem Gespräch stellt sich heraus, er kann noch nicht Wudu machen. Nimm diese Chance, geh mit ihm irgendwo hin und bring ihm Al-Wudu bei. Jedes Mal, wenn er Wudu macht, bekommst du die Belohnung. Jedes Mal, wenn er betet, bekommst du die Belohnung. Wenn du ihm das Alphabet beibringst, das arabische Alphabet, damit er Koran liest, jeder Harf, jeder Buchstabe, den er rezitiert, wird auch dir gut geschrieben. Obwohl du schon längst tot bist. Wenn wir uns anschauen, die Gelehrten, ihre Bücher, ihre Vorträge, die sie haben, als ob sie noch leben. Als ob sie heutzutage noch leben. Und der Zähler läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Jetzt reden wir hier und erwähnen Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, ist schon hunderte Jahre lang schon tot. Aber er bekommt heute, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala, noch mal eine Belohnung. Warum? Weil wir von seinem Werk profitieren. Und genauso gilt das für alle anderen. Und daher sehen wir und erkennen wir, dass derjenige, der am meisten Belohnungen bekommt, wer ist? Wer? Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Denn das ganze Wissen, das überhaupt irgendein Mensch hat, ich meine religiöses Wissen, stammt vom Propheten Muhammad, alaihi salatu wassalam. Jeder, der jetzt betet, dafür bekommt der Rasul sallallahu alaihi wasallam eine Belohnung. Jeder, der jetzt Koran rezitiert, dafür bekommt der Rasul sallallahu alaihi wasallam eine Belohnung. Dass wir hier Allah erwähnen, dafür bekommt der Rasul sallallahu alaihi wasallam die Belohnung. Und natürlich die Gefährten und die Tabi'in, also die Nachfolger der Gefährten und so weiter und so fort. Jeder, der etwas Gutes getan hat, und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer eine gute Tat vollbringt oder beibringt, oder Menschen animiert zu einer guten Tat, der bekommt die Belohnung dafür, dass er diese gute Tat begonnen hat und die Belohnung aller anderen, die diese gute Tat ausführen, ohne dass irgendeiner weniger Belohnung dadurch erhält. Und das ist eine Riesengabe und deswegen muss jeder von uns schauen, gut, ich kann Koran lesen, ja, aber wenn ich sterbe, dann liest keiner mehr Koran an meiner Stelle. Was mache ich jetzt? Ich guck, ob es ein Kind ist, ob es ein Erwachsener ist, ob es ein neuer Muslim ist, ob es einer ist, der zurückgekehrt ist zum Islam. Ich muss alles daran setzen, dass dieses Wissen weitergeht. Natürlich darf ich jetzt nicht den Hochgelehrten und den Großgelehrten spielen, obwohl ich kein Wissen habe. Nein, ich sage, wenn du in der Lage bist, Wudu zu machen, du hast das gelernt, man hat dir bestätigt, ja, du machst Wudu richtig, bitteschön, dann kannst du Wudu einem anderen weitergeben. Du darfst aber jetzt nicht den Professor spielen, obwohl du nichts gelernt hast, wie es viele Menschen leider machen und über den Islam reden, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Das geht nicht. Nein, lass dir das erstmal bestätigen, was du an Wissen hast. Ist das so richtig? Habe ich so Wudu richtig gemacht? Ja, genau so ist es richtig. Jetzt kannst du Wudu weitermachen. Adhan zum Beispiel. Mache ich Adhan richtig? Ja, du machst richtig. So, jetzt kann ich Adhan weitergeben. Mache ich das Gebet richtig? Ja, das Gebet machst du richtig. So, jetzt kann ich Al-Adhan weiterbringen. Und so weiter und so fort. Das war also der dritte Punkt. Dann kommen wir nun zur dritten Stätte und das ist Daru al-Qarar. Daru al-Qarar bedeutet die Stätte des Bleibens, der Beständigkeit. Da wird sich nichts mehr ändern. Wer in der Hölle sein wird für immer und ewig, der wird auch für immer und ewig in der Hölle sein. Und wer im Paradies sein wird für immer und ewig, der wird im Paradies für immer und ewig sein. Es gibt natürlich Menschen, die eine gewisse Zeit in die Hölle gehen müssen, um gereinigt zu werden, um danach ins Paradies eintreten zu dürfen. Möge Allah Azza wa Jal uns den Eintritt ins Paradies gewähren, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der detailliert zur Verantwortung gezogen wird, wird bestraft. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, man nuqish al-azab, udhib. Man nuqish al-hisab, udhib. Das bedeutet, derjenige, der wirklich in die Details zur Rechenschaft gezogen wird, warum hast du das gemacht, an dem Tag und so weiter, detailliert, derjenige wird bestraft werden. Aber derjenige, der ganz oberflächlich zur Rechenschaft gezogen wird, bi'idhnillahi ta'ala, hat er eine gute Chance, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Wir bitten Allah Azza wa Jal daher, dass er uns ins Paradies eintreten lässt, ohne überhaupt erst zur Rechenschaft gezogen zu werden und ohne überhaupt erst bestraft zu werden in der Hölle, sondern dass wir sofort ins Paradies gelangen. Allah Azza wa Jal ist dazu imstande und er ist der Gnädige Subhanahu wa Ta'ala. Möge er mit uns also gnädig sein. Wenn, sagt Ibn Qayyim rahimahullah, wenn die Reinigung, At-Tamhis, sowohl in der Dunya nicht ausgereicht hat, als auch im Grab noch nicht ausgereicht hat, die Sünden sind zu viele, die guten Taten sind zu wenige, man hat nichts vorbereitet, sodass nach dem Tod noch weitere Hasanat einem zugeschrieben oder gut geschrieben werden, dann kommt man in die nächste Stätte und wird erst dann noch einmal gereinigt, und zwar in Daru al-Qarar, beziehungsweise eben in al-Akhirah. Und Yawm al-Qiyamah ist wahrlich ein besonderer, ein gewaltiger Tag, ein gewaltiger Moment, der tatsächlich, wie Allah subhanahu wa ta'ala, junge Leute graue Haare wachsen lässt, der den Menschen so sich verhalten lässt, als ob er betrunken wäre, obwohl er nicht betrunken ist, und an dem die Mutter, die ein Kind trägt, das Kind verliert vor diesem gewaltigen Augenblick vor Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns Yawm al-Qiyamah im Schatten sein lassen, an einem Tag, an dem es keinen anderen Schatten gibt. Yawm al-Qiyamah, sagt Ibn Qayyim rahimahullah, gibt es nun folgende Aspekte, die oder wodurch die Sünden getilgt werden. Erst einmal die sogenannten Ahwal. Ahwalul Qiyama ist also das Schlimme, was Yawmul Qiyama alles passiert. Und Allah subhanahu wa ta'ala erzählte, dass im Koran und Juz Amma, insbesondere Juz Amma, ist ein Bereich des Korans, in dem sehr viel erwähnt wird, was Yawmul Qiyama passiert. Allah Azza wa Jal ändert die Erde zu einer anderen Erde. Die Berge werden vernichtet. Yawm al-Qiyamah. All das, was Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr detailliert im Koran erwähnt hat. Wie gesagt, dazu rate ich euch, Juz Amma noch einmal vor Augen zu halten, noch einmal durchzulesen, was dort passiert. Das führt natürlich dazu, dass ein Mensch, dass jener von uns sich fürchtet vor diesem Tag der Abrechnung, der natürlich viele Namen hat, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Tarabun, Yawm al-Din und so weiter und so fort. Verschiedene Namen, die natürlich verschiedene Bedeutungen haben, also Tag der Auferstehung, Tag der Abrechnung, Tag des Treffens, des Zusammenfindens und so weiter und so fort. Dazu gehört auch, was zu den zum Tilgen der Sünden führt, ist das Stehen, Yawm al-Qiyamah. Al-Qiyamah ist der Tag der Auferstehung. Und Allah Azza wa Jal hat uns erwähnt, wie lang der Tag der Abrechnung sein wird. Wie lang war das? Nein, ja, aber wie lang? Nicht 1500. 50.000 Sana, also 50.000 Jahre. Ein Tag ist das. Das ist ein Tag, 50.000 Jahre lang, an dem abgerechnet wird. Und dann muss jeder von uns sich das vorstellen. Wie ist das? Wie schaut das aus? Wie werden wir dort stehen? Möge Allah Azza wa Jal uns den Eintritt ins Paradies gewähren, ohne vorherige Abrechnungen, ohne vorherige Strafe. Al-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, Yawm al-Qiyamah werden die Menschen zusammengebracht, und zwar Hufatan, also barfüßig, Uratan, also nackt, entblößt, und Rurla, also unbeschnitten. Das heißt, so wie Allah Azza wa Jal die Menschen erschaffen hat. Da wurde er gefragt, Ya Rasulallah, die Männer und die Frauen, also stehen die gegenüber und sehen sich in dieser Art. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Lage ist viel schlimmer, als dass Männer und Frauen gegenseitig darauf achten werden. Möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren, möge Allah Azza wa Jal uns mit uns gnädig umgehen an diesem Tag. An diesem Tag, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wird die Sonne eine Meile entfernt sein über dem Kopf. Und der Überlieferer des Hadiths sagte, und ich weiß nicht, meinte er mit Mil, arabisch Mil, meinte er die Meile, ja, dieser Abstand, in den man ja umrechnen kann, in Metern oder Kilometern, oder meinte er Al-Mil, eine Art Stock oder wie man das auch nennen mag, womit man Al-Kuhl zum Schwärzen der Augen benutzt, ja, Al-Kuhl. Ja, tunkt man ja ein in diese Substanz, die Kuhl genannt wird, und damit macht man die Augen, damit schminkt man also die Augen. Wie dem auch sei, ob das nur so viel ist oder eine Meile ist, es ist gewaltig nah. Und wir wissen, was die Sonne ist. Diese Sonne, die wir sehen, diese Sonne wird so nah sein über unseren Köpfen, sodass Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, sodass der Schweiß vom Körper fließt, bis einige von uns, bis deren Schweiß bis zu den Knöcheln reicht, je nachdem wie viele Sünden man getan hat, anderen reicht dieser Schweiß bis zu den Knien, andere bis zu der Hüfte, andere werden in ihrem Schweiß ertrinken, möge Allah uns davor bewahren. Und das hängt ganz davon ab, welche Taten du begangen hast. Und das führt natürlich zur Tilgung der Sünden. Das ist eine Art, wie die Sünden getilgt werden, Yawm al-Qiyamah, durch diese fürchterlichen Ereignisse, durch diese Ahwal, Yawm al-Qiyamah, und durch dieser Wukuf, durch dieses Stehen. Und unser einer, wenn er mal steht, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei, drei Stunden oder acht Stunden, sagt er, oh, ich habe Rückenschmerzen und ich kann nicht mehr. Und da stehst du 50.000 Jahre lang. Aber genau in diesem Augenblick gibt es einen Bereich, wo es einen Schatten gibt. Und da, an diesem Tag, brauchen wir diesen Schatten. Doch dieser Schatten ist nur für diejenigen, die bestimmte Eigenschaften haben. Ja? Das ist also einmal ein gerechter Herrscher, derjenige, der also nach dem Islam regiert. Ja, und dann ist es halt der Junge, dem sein Herz an der Moschee hängt. Einer, der mit seiner linken Hand stimmt, mit rechter Hand weiß nicht wie viel. Genau. Ein Mann, der mit einer schönen Frau also Sinna machen kann, aber sagt, nein, ich wünsche Allah. Mhm. Dann ist es halt, dann sind es zwei Stück, die sich für Allah lieben und sich für Allah trennen. Genau. Dann ist es auch, wenn einer, der halt im Stillen an Allah denkt und eine Träne genau vergießt. Und der siebte, ich weiß es aber jetzt. Spenden? Spenden habe ich schon gesagt. Aha. Spenden habe ich schon gesagt. Machen wir das, gehen wir mal nochmal das zusammen durch. Spenden. Also erst einmal der gerechte Herrscher, Imamun Adil, ein gerechter Herrscher. Und ja, zwei, die sich für Allah lieben, sie treffen sich für Allah und sie trennen sich für Allah. Demjenigen, der ein Mensch, dessen Herz an der Moschee hängt. Ja, der immer zur Moschee gerne geht. Genau. Und dann haben wir noch gesagt, jemand, den eine schöne und angesehene Frau zum illegalen Geschlechtsverkehr ruft, ja, und er sagt, ich fürchte Allah. Einer, der im Stillen Allah gedenkt und genau, einer, der im Stillen Allah gedenkt und dann fließen die Tränen. Das mit dem Spenden noch? Nee, das, jetzt haben wir es noch nicht erwähnt. Jetzt, wir haben gerechte Herrscher, jemand, der, dessen Herz an den Moscheen hängt, jemand, der im Stillen weint, jemand, der, den eine Frau ruft. Dann haben wir gesagt, mit den Spenden, so dass er mit der rechten Hand spendet, so dass die linke Hand es nicht mitbekommt. Was war noch? Haben wir jemand, der im Islam aufgewachsen ist? Ein Junge. Der junge Diener, wo also aufrichtig von jung aus bis er also dient, also Jünger. Genau, also der von Kindesbeinen an oder auf im Islam erwachsen ist. Genau. Was haben wir jetzt noch? Also gerechter Herrscher. Das mit dem Spenden, das mit den Tränen fließen. Der sagt, ich fürchte Allah, wenn eine Frau ihn zur Sinne einlädt. Dann haben wir gesagt, jemand, dessen Herz an Moscheen hängt. Genau. Und halt jetzt zuletzt der junge Diener. Und der Diener, der als Kind schon im Islam aufwächst. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Diese sieben Personengruppen sind Menschen, die Allah Azza wa Jal oder denen er gewährt, dass sie im Schatten stehen, Yawm al-Qiyam. Im Schatten stehen Yawm al-Qiyam und die anderen schwitzen. Und die anderen ertrinken. Und deswegen sollte jeder von uns daran denken, dass er dazu gehört. Denn sonst wird er Yawm al-Qiyam in dieser schwierigen Situation sein. Die Angst ist auch natürlich etwas, womit Allah Azza wa Jal die Sünden tilgt. Na. Natürlich. Im Yawm al-Qiyamah wird die Angst so sehr sein, dass selbst die Propheten nicht also Angst davor haben, mit Allah Azza wa Jal zu reden. Und dann schickt jeder Prophet die Gruppe zum nächsten Prophet, bis sie dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt werden. Und er, alaihi salatu wassalam, wirft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sagte, und er wird, also Allah wird ihm Toren der Gebete und der Bittgebete öffnen, die ihm vorher nie geöffnet wurden. Und er wird Allah azza wa jalla preisen, wie er ihn zuvor nie gepriesen hat. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, steh auf und es wird dir gewährt, was du verlangst. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ummati, Ummati, meine Umma, o Allah. Also bitte sei gnädig mit meiner Umma, bitte sei gütig mit meiner Umma, bitte sei barmherzig mit meiner Umma. Dazu kommen wir eben, oder nun kommen wir dann zur Fürsprache. Die Fürsprache, das ist der dritte Punkt, Yawm al-Qiyam, also wir haben die Ereignisse, Yawm al-Qiyamah, das Stehen, die Abrechnung, Yawm al-Qiyamah. Und wir haben drittens, Al-Shafa'ah. Al-Shafa'ah bedeutet die Fürsprache. Und die Fürsprache wird nur dann gewährt, wenn zwei Voraussetzungen eingehalten werden oder vorhanden sind. Erstens, derjenige, der die Fürsprache hält, muss die Erlaubnis von Allah bekommen. Das heißt, man kann nicht einfach Fürsprache halten, wenn man möchte. Nein, sondern derjenige, der die Fürsprache hält, muss die Erlaubnis von Allah Azza wa Jalla bekommen. Und da sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala in Ayatul Kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Wer wird bei ihm, also bei Allah Azza wa Jal, also Yawm al-Qiyamah Fürsprache halten, ohne seine Erlaubnis, also ohne die Erlaubnis Allah Azza wa Jal? Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung Yawm al-Qiyamah ist, dass derjenige, für den man Fürsprache hält, für dem Fürsprache gehalten wird, dass dies auch erlaubt wird. Das heißt, selbst wenn zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder gottesfürchtige Menschen oder die Engel, denn Allah azza wa jal ihnen diese Gabe gibt, ihr dürft Fürsprache halten, dann dürfen sie nur Fürsprache halten für die Menschen, denen Allah diese Gabe gegeben hat, dass sie gerettet werden durch die Fürsprache dieser Diener Allahs tabaraka wa ta'ala. Und dazu oder damit lernen wir, dass die Fürsprache nicht nur vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten wird. Er hat natürlich die größte und die beste Art der Fürsprache, ja? Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer beim Gebetsruf das sagt, was der Muezzin, was der Gebetsrufer sagt, außer natürlich bei Hayya ala Salah, da sagen wir La Hawla wa la Quwwata illa Billah, und bei Hayya ala Falah sagen wir auch La Hawla wa la Quwwata illa Billah. Und danach für mich die Fürsprache, beziehungsweise Al-Wasila, diese Stufe, diese höchste Stufe, erwünscht und bittet, und deswegen sagen wir ja Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila. Also gib dem unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Stufe Al-Wasila. Wer, Rasul alaihi salatu wasallam sagte, wer für mich diese Stufe erbittet, der wird meine Fürsprache erhalten. Also das ist ein Grund, warum man die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam erhält, wenn Allah azza wa jalla es erlaubt. Ein Grund, warum es Allah erlauben wird, bi'idhnillah, so hat es unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns versprochen, ist, wenn wir nach dem Gebet, nach dem Gebetsruf, nach dem Adhan, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam diese große Stufe der Fürsprache von Allah azza wa jalla erbitten. Es gibt aber auch Fürsprachen von Engeln. Auch Engeln können Fürsprache halten für die Menschen. Es gibt auch Fürsprache der Gefährten und der Gelehrten und der Gottesfürchtigen. Und viele, viele andere Personen, Gruppen können Fürsprache halten. Und daher sollte ein Muslim immer nach dem Adhan diesen Gedenkspruch erwähnen. Man sollte immer Gutes tun, damit man ein Kandidat sein wird für die Fürsprache. Und natürlich, je näher du dich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hältst, desto mehr bist du ein Kandidat für die Fürsprache des Propheten alaihi salatu wasallam. Je mehr du zeigst in deinem Leben, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebst, und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das bedeutet, du setzt dies um, du versuchst äußerlich so auszusehen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du versuchst durch deinen Charakter so zu sein wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du versuchst durch dein Benehmen so zu sein wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du versuchst durch deine Gebete und deine Gottesdienste zu sein so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und du wünschst ihm die Segenswünsche jedes Mal, wenn du seinen Namen hörst, sallallahu alaihi wasallam, dann bist du ein Kandidat, bi'idhnihi, subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillahi jalla fi'ula, dass du die Fürsprache des Propheten alaihi salatu wasallam erlangen wirst. Nach diesen drei Aspekten, also die Ereignisse Yawm al-Qiyamah, das Stehen am Tag der Auferstehung, also Tag der Abrechnung, drittens die Fürsprache, dann, wenn das alles nicht reicht, dann gibt es noch einen Aspekt, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen vergibt. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala trotz alledem, obwohl die Taten in der Dunya nicht ausgereicht haben, obwohl die ganzen Strafen im Grab nicht ausgereicht haben, obwohl die ganzen Ereignisse und die ganzen schweren Situationen am Tag der Auferstehung alle nicht ausgereicht haben, um deine Sünden zu tilgen, du hast immer noch Sünden, dann hast du nur noch eine Chance und keine weitere, und das ist die Gnade und die Güte und die Vergebung Allahs tabaraka wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal all unsere Sünden vergeben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns gnädig sein. Möge Allah azza wa jal mit uns gütig sein. Und möge Allah azza wa jal mit uns barmherzig sein, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Und deswegen müssen wir Allahs Gnade erbitten. Und der Rasul alayhi salatu wassalam sagte das insbesondere im Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, du bist gütig. Liebst die Güte, so sei mit uns gütig. Und al-afu, und al-afu ist ein Name Allahs Azza wa Jal, bedeutet, er verzeiht. Er verzeiht. Al-insan, also der Mensch, wenn er al-afu umsetzt oder macht, das bedeutet, dass er, obwohl du schlecht gehandelt hast, dass er nicht mehr tadelt. Er verzeiht dir nicht nur. Al-afu ist mehr als nur verzeihen. Er verzeiht dir und tadelt dich nicht. Denn es gibt Menschen, die verzeihen zwar, aber die tadeln dich danach noch. Gut, ich hab dir verziehen, aber weißt du noch, als du das und das gemacht hast? Allah subhanahu wa ta'ala, al-afu subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dich nicht mehr tadelt, subhanahu wa ta'ala. Wann geschieht das? Das geschieht, wenn du ein Kandidat für die Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung Allahs tabaraka wa ta'ala bist. Wenn du dafür ein Kandidat bist. Das sind eben diese vier Aspekte, die zur Tilgung der Sünden Yawmul Qiyamah führen. Noch einmal, die Ereignisse Yawmul Qiyamah, dass die Qual des Tages der Abrechnung, die Fürsprache und zum Schluss die Gnade Allahs Azza wa Jal. Sollte Allah aber mit dir nicht gnädig sein, dann gibt es keinen Ausweg mehr. Dann muss man in die Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Dann muss man in die Hölle, um gereinigt zu werden. Und danach, wenn man an Allah glaubt und an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, dass er der letzte Gesandte ist, und wenn man an alle anderen Propheten glaubt, dass Isa der Prophet Allahs ist und Musa der Prophet Allahs ist und Aaron, Harun der Prophet Allahs ist und Adam und Nuh und Ibrahim und an alle anderen Propheten, wenn man daran glaubt, dann, selbst wenn man in der Hölle sein sollte, möge Allah uns davor bewahren, dann kann man aus der Hölle raus und dann wird man aus der Hölle raus, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer la ilaha illallah sagt, gelangt ins Paradies. Wer la ilaha illallah sagt, gelangt ins Paradies. Das bedeutet, wer la ilaha illallah mit den Voraussetzungen von la ilaha illallah ausspricht. Und die Voraussetzungen sind unter anderem die Zufriedenheit damit, die Gewissheit, also dass man da nicht Zweifel hat. Und dazu gehört auch die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer aber nicht an Allah glaubt, oder er glaubt an Gott, aber er glaubt, dass Jesus Gott selbst ist oder Mensch gewordener Gott ist oder Sohn Gottes ist, diese Menschen, die nicht an Allah als einzigen Gott, nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als letzten Gesandten ansehen und nicht Isa als Prophet ansehen, sondern mehr als Gott oder Sohn Gottes, diese werden Yawmul Qiyamah nicht aus der Hölle herauskommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Höllenfeuer bewahren und möge Allah azza wa jal all unsere Sünden vergeben. Und noch einmal bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Eintritt in die höchsten Stufen des Paradieses gewährt, ohne vorherige Abrechnung und ohne vorherige Strafe. Möge Allah azza wa jal uns erlauben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu begleiten. Möge Allah azza wa jal uns mit den Gefährten vereinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns gnädig sein, Yawm al-Qiyamah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns im Schatten stehen lassen dürfen, an einem Tag, an dem es keinen weiteren Schatten gibt. Wa sallallahumma wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.